Die Wegweisung. Das tragische Moment ihrer Existenz ist aber zugleich die vereindeutigende Weisung des Weges, der das jüdische Volk zur Erlösung führt. Nur wenn sie lernen, Gott als den Lebendigen zu denken, können sie sich selbst als gerechtfertigt in Gott erfassen. Lebendig ist Gott nur, indem er sich in sich bewegt. Sich selbst bewegen heißt, ständig ein anderer zu werden und darin stets bei sich zu sein. Gott hat den Menschen sich zum Bilde geschaffen. Also liegt der Schlüssel zum Geheimnis Gottes im Menschen. Das ist die Notwendigkeit der Innenansicht, der sich Atzmon geöffnet hat. Schauen wir also auf den Menschen. Sein Leben beginnt zwar nicht erst mit der Geburt, geht mit dieser aber in das Stadium der Weltwahrnehmung und, darauf aufbauend, alsbald in die Selbstwahrnehmung über. Wir wissen, dass der Mensch in seinem frühen Stadium als Kind nicht verantwortlich ist für das, was er tut. Wir verweigern ihm aber deshalb nicht die Liebe, weil wir wissen, dass die kindliche Boshaftigkeit nichts Schlechtes ist, sondern ein notwendiges Moment der menschlichen Existenz. Ohne die Fähigkeit zum Bösen kann der Mensch nicht gut sein. Diese Fähigkeit erhält sich zwar das ganze Leben lang, tritt aber nur in der frühesten Entwicklungsphase als bestimmtes Sein in Erscheinung. Dieses Sein hebt sich im Prozess der Reifung des Menschen zur Vernunft auf und ist im späteren Leben nur ein Moment seiner Persönlichkeit. Der Mensch ist dann erwachsen und deshalb verantwortlich für das, was er tut. Sollte die Entwicklung Gottes in sich weniger sein als die Entwicklung eines Menschen? Mit dieser Betrachtung haben wir Zugang zur Wahrheit des Judentums. Jahwe ist Gott im Stadium der Nichtvernunft. Das auserwählte Volk ist seine realweltliche Erscheinung als das Böse. Ich frage nun, ist der erwachsene Mensch, die daseinende Vernunft, in der Lage, sein zurückliegendes Kindsein und damit sich selbst zu verwerfen? Nichts liegt ihm ferner. Weil er als Kind einmal schlimm war, hat er doch deshalb kein schlechtes Gewissen. Er weiß um die Notwendigkeit des Bösen in ihm oder hat wenigstens ein ahnendes Vorwissen davon. Es kann nicht darum gehen, dass die Juden Jahwe hinter sich lassen. Die Befreiung der Judenheit besteht in wahrhafter Erkenntnis der Gottheit Jahwes als der konkreten Gestalt der Widerwärtigkeit, ohne die sich Gott nicht wahrhaft erkennen kann. Judenherrschaft als Herabwürdigung des deutschen Volksgeistes. Die im Krieg siegreiche Judenheit als solche hat ein vitales Interesse, den Begriff des Volksgeistes in dem hier bestimmten Sinne nicht wirksam werden zu lassen. Nach dem für die Judenheit gewonnenen Zweiten Weltkrieg ist sie offen dazu übergegangen, die ewige Hervorbringung des besonderen deutschen Volksgeistes als Krankheitsprozess in Klammern deutscher Sonderweg zu interpretieren. Als Maß der Gesundheit stellt sie das für sich frei sein wollende Individuum auf, das egoistische Ich. Dieses ist, wie Hegel zeigt, das personifizierte Böse, das, was nicht sein soll. Die Judenheit schlägt Alarm, wenn der Einzelne in die Verantwortung für das Ganze eines Volkes gerufen wird. Dies sei gleichbedeutend mit der Vernichtung der individuellen Freiheit. Diese Vernichtung der Freiheit sei die Ursache für Perversionen, letztlich die Möglichkeit für ein neues Auschwitz. Mit dieser Ableitung erheben sie den Anspruch, die Bomberstaffeln der Staatengemeinschaft überall dorthin dirigieren zu dürfen, wo ihrer Meinung nach Menschenrechte in dem hier skizzierten Sinne verletzt werden. Der den Deutschen angedichtete autoritäre Charakter. Kaspar von Schrenck-Notzing hat diesen Ideenkomplex, der dem Konzept der Umerziehung des deutschen Volkes, damit einem Völkermord zugrunde liegt, in verdienstvoller Weise erforscht und das Ergebnis in einem Buch mit dem Titel Charakterwäsche zusammengefasst. Zitat: Der Erfolg der Psychoanalyse beim Publikum beruhte nicht zuletzt auf den Reizen des Spiels mit analytischen Charakterlehren. Seit Freuds erster einschlägiger Studie Charakter und Analerotik 1908 wurden die Charaktere aus den Entwicklungsstufen der frühkindlichen Sexualität abgeleitet. Freuds Schüler Karl Abraham etwa unterschied zwischen oralen, analen, phallischen, urethralen und genitalen Charakteren. Erich Fromm machte mit der Politisierung der Charakterlehre Epoche. Die gesellschaftsgeschichtliche Gesamtschau lehrte ihn, dass sich der Mensch zunehmend auf die Freiheit hin entwickle. Die primären Bindungen, wie sie das Kind an die Mutter, den Wilden an die Natur und Sippe, den mittelalterlichen Menschen an Kirche, Stand und Zunftbänden, gingen zunehmend verloren. Der Mensch würde freier, aber auch einsamer. Der Einsamkeit versuche er, in die sekundären Bindungen zu entfliehen. Er strebe die Symbiose, das Zusammenleben mit einem anderen an. Nehme diese Symbiose die masochistische Form an, so führe sie zur Unterordnung, zum Versuch des Individuums, Teil eines größeren, mächtigeren Ganzen außerhalb des eigenen Ichs zu werden, in ihm unterzutauchen und darin aufzugehen. Diese Macht kann ein Mensch, eine Institution, kann Gott, Volk, Gewissen oder eine Zwangsidee sein. Nehme die Symbiose die sadistische Form an, so führe sie zum Versuch, sich etwas unterzuordnen. Das Streben nach Macht ist die charakteristische Äußerung des Sadismus. Sadistische und masochistische Züge gehören jedoch zusammen als aktiver und passiver Pol des symbiotischen Komplexes. Hätten diese Züge bei einer Person das Übergewicht, so könne man von einem sadomasochistischen Charakter sprechen. Da jedoch Sadismus und Masochismus gemeinhin als bestimmte sexuelle Perversionen und nicht als Charakterzüge, in Klammern moralischer Sadismus und moralischer Masochismus, verstanden werden, sei es angezeigt, den sadomasochistischen Charakter in den autoritären Charakter umzutaufen. Ein sadomasochistischer Charakter sei immer durch seine positiven Einstellungen zur Autorität zu erkennen. Er bewundere die Autorität und sei bestrebt, sich ihr zu unterwerfen. Gleichzeitig wolle er jedoch selber Autorität sein und andere sich gefügig machen. Die Lehre vom autoritären Charakter bot den Schlüssel zur Psychologie des Narzissmus, wie umgekehrt die Suche nach einer Erklärung für diese Psychologie zum Entstehen der Lehre geführt hatte. Fromm lehrte, ökonomische und psychologische Ursachen seien bei der Entstehung des Nationalsozialismus verbunden gewesen wie Kette und Schuss. Das deutsche Kleinbürgertum habe schon immer einen sadomasochistischen Charakter gehabt, der durch Verehrung des Starken, Hass auf den Schwachen, Engherzigkeit, Kleinlichkeit, Feindseligkeit, Sparsamkeit bis zum Geiz, sowohl mit Gefühlen wie mit Geld, gekennzeichnet sei. Solange Thron und Altar jedoch noch unerschüttert waren, genügte die Unterwerfung und Untertänigkeit unter die vorhandenen Autoritäten für seinen masochistischen Bedarf. Der Sturz der alten Ordnung habe es seelisch, die Inflation ökonomisch entwurzelt. Aber anstatt seine wirtschaftliche und soziale Lage klar ins Auge zu fassen, begann der Mittelstand, sein Schicksal in dem der Nation zu spiegeln. Er projizierte seine eigene Inferiorität auf die Nation und begann den Kampf gegen Versailles. Die Funktion der autoritären Ideologie und Praxis sei mit der Funktion neurotischer Symptome zu vergleichen. Diese erwüchsen aus untragbaren psychologischen Bedingungen und böten eine Lösung, die das Weiterleben ermögliche. Sie ließen jedoch die Bedingungen unverändert, die die Neurose hervorriefen. Allein der Dynamismus der menschlichen Natur suche nach immer neuen, zufriedenstellenden Lösungen. Die Einsamkeit und Machtlosigkeit des Individuums, seine Suche nach Verwirklichung der in ihm und um ihn harrenden Möglichkeiten, die gesteigerte Produktionsmöglichkeiten der Industrie und des Bodens sind Triebkräfte, die die Grundlage eines ständig ansteigenden Verlangens nach Glück und Freiheit bilden. Autoritäre Systeme können die Grundbedingungen nicht aufheben, die das Drängen nach Freiheit immer wieder von Neuem erzeugen. Als der American Jewish Congress die Lehre vom autoritären Charakter übernahm, wuchs dieser beträchtliche Resonanz zu. Im Mai 1944 hatte der American Jewish Congress eine Tagung einberufen, die eine wissenschaftliche Erklärung für das Phänomen des religiösen und rassischen Vorurteils ausarbeiten sollte. Aus der Tagung entstand eine Abteilung des American Jewish Congress für wissenschaftliche Forschung, deren Leitung Max Horkheimer übertragen wurde. Als erstes Resultat der sich auf das emigrierte Frankfurter Institut stützenden Forschungsabteilung wurden 5 Bände Studies in Prejudice herausgebracht, also Studien über Vorverurteilungen, aus denen vor allem die 2-bändige Arbeit von Theodor W. Adorno, Else Frenkel Brunswick, Daniel J. Levinson, R. Nevitt Sanford über die autoritäre Persönlichkeit herausragt. Auf die Frage, warum in der Arbeit die persönlichen und psychologischen Aspekte des Vorurteils betont würden und nicht die sozialen, gab das Vorwort folgende Antwort, Zitat: Unser Ziel ist nicht nur, das Vorurteil zu beschreiben, sondern es zu erklären, um bei seiner Ausrottung zu helfen. Ausrottung meint Umerziehung, die wissenschaftlich geplant wird und auf der Grundlage des auf dem Wege der wissenschaftlichen Untersuchung erreichten Verständnisses steht. Erziehung in einem strikten Sinn ist aber der Natur nach persönlich und psychologisch. Zitat Ende. Ziel der mit großem statistischen Aufwand betriebenen Untersuchung war die Aufdeckung potenziell faschistischer Individuen. Ziel war weniger, eine psychologische Formel für jene Haltung zu finden, die zu einem offenen Bekenntnis zum Faschismus führt, als die unbewussten seelischen Bedingungen, unter denen die Massen für eine Politik gewonnen werden können, die ihren eigenen vernünftigen Interessen widerspricht, zu untersuchen. Jene Individuen, die auf eine faschistische Propaganda ansprechen, hätten zahlreiche Charakteristika gemeinsam, die ein Syndrom bildeten, wenn auch typische Variationen des gemeinsamen Musters unterschieden werden könnten. Mit einer F-Skala wurden die lax antidemokratischen Tendenzen messbar gemacht. Das zitierte Syndrom ist die autoritäre Persönlichkeit, der die nicht-autoritäre gegenübergestellt werden könnte. Der autoritären Persönlichkeit sei blinde, verbissene, insgeheim aufmuckende Anerkennung alles dessen, was ist, zuzuschreiben. Konventionelle Werte wie äußerlich korrektes Benehmen, Erfolg, Fleiß, Tüchtigkeit, physische Sauberkeit, Gesundheit und konformistisches, unkritisches Verhalten verbergen eine tiefe Schwäche des eigenen Ichs, das sich den Anforderungen der Selbstbestimmung angesichts der übermächtigen sozialen Kräfte und Einrichtungen nicht mehr gewachsen fühlt. In ihrer Jugend werden die autoritären Persönlichkeiten häufig durch einen strengen Vater oder durch Mangel an Liebe überhaupt gebrochen und wiederholen, um überhaupt seelisch weiterleben zu können, ihrerseits, was ihnen selbst einmal widerfuhr. So klar der autoritäre Charakter beschrieben ist, so unklar ist der nicht-autoritäre Charakter, der schillert wie die große Koalition der Alliierten des Zweiten Weltkrieges. Der nicht-autoritäre Charakter ist, gleich der Alliierten Koalition, durch die Negation gekennzeichnet. Wirklich freie Menschen wären demnach bloß die, welche vorweg den Prozessen und Einflüssen Widerstand leisten, die zum Vorurteil prädisponieren. Durch stetige Anstrengungen müsse man sich aus dem Sumpf des Vorurteils in die lichten Höhen der Vorurteilslosigkeit erheben und andere durch sachlich aufklärende Broschüren, die Mitwirkung von Funk und Film,

als den eigentlichen Grund des Ersten Weltkrieges gegen das Deutsche Reich, den er bei seinem richtigen Namen nannte, einen Vernichtungskrieg gegen die deutsche Kultur. Ihm war bewusst, dass die herrschenden Kreise in England angesichts der Strahlkraft der deutschen Kultur ihre Felle davonschwimmen sahen und nicht bereit waren, das als Schicksal hinzunehmen. Er schrieb 1915, Zitat: Der individualistische Geist hatte England innerlich an den Rand des Abgrunds gebracht. Eine Reaktion musste kommen. Sie kam. Ein neuer Geist begann, sich in England Bahn zu brechen. Seine Vorkämpfer waren die Theoretiker des Chartismus, waren die christlichen Sozialisten, waren die Führer der Genossenschaftsbewegung, vor allem Carlyle. Die Gedankenrichtung, die sie vertraten, war die soziale, historische, organische, was dasselbe bedeutet wie die militaristische, die deutsche. Das beherrschende Erlebnis im Leben dieses großen Schotten, Carlyle, war die innere Überwindung der individualistischen französischen Aufklärungsphilosophie, der atomistischen englischen Nationalökonomie und die Entdeckung der organischen, synthetischen deutschen Philosophie. Carlyle war begeisterter Bewunderer deutschen Wesens, glühender Anhänger der Ideen der deutschen Philosophie. Alle Männer und Richtungen im England des 19. Jahrhunderts, die von schöpferischer Bedeutung sind, stehen unter dem Einfluss Carlyles, unter dem Einfluss deutschen Geistes. Wäre dieser Prozess friedlich weitergegangen, er hätte schließlich mit der völligen Überwindung des alten individualistischen Geistes geendet. Die Vertreter dieses Geistes spürten es sehr wohl. Als sie friedlich ihre Position nicht mehr wahren konnten, entfesselten sie den Krieg, der Deutschland und den militärischen Geist vernichten sollte. Die Parole »Nieder mit dem Militarismus« verkörpert in diesem Krieg das rückschrittliche Element. Ein Sieg der Parole wäre ein Sieg des 17. und 18. Jahrhunderts über das 19. und 20. Weil Deutschland das fortschrittliche Prinzip verkörpert, ist es des Sieges sicher. Deutschland wird siegen. Und die Welt wird vom militaristischen Geiste beherrscht werden. Wer Lust hat, mag es bedauern und Klagelieder anstimmen. Es hindern zu wollen, ist eine Torheit und ein Verbrechen gegen den Genius der Geschichte. Das begangen zu haben, England und Frankreich noch schwer werden büßen müssen. Zitat Ende. Nahum Goldmann, Der Geist des Militarismus. Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart, Berlin, 1915, Seite 28, fortfolgend. Goldmann hatte gut erfasst, dass sich auf der Bühne des Welttheaters gegensätzliche Geister gegenüberstehen und diesen Krieg mit und gegeneinander führen. Es ist folglich nicht nach den Motiven der geschichtlich handelnden Personen, der Staatslenker, zu fragen, sondern nach dem Geist, der als Wille den Gang Gottes durch die Welt zu sich selbst, zur vollkommenen Selbsterkenntnis, bestimmt. Diese richtige Einsicht eines jüdischen Geistes verdeutlicht, dass jegliche Deutung der europäischen Geschichte, wenn diese nicht auf den gegen die deutsche Kultur, gegen den deutschen Geist als solchen gerichteten Vernichtungswillen Englands zurückgeführt wird, die Wahrheit verfehlt. Aber auch diese Diagnose wäre ungenau, würde dabei nicht berücksichtigt, dass Großbritanniens gewaltige Macht und die Londoner City als Finanzzentrum der Welt von Juden und jüdischen Interessen bestimmt wurde und immer noch bestimmt wird. Das gewichtigste Eingeständnis, dass es sich so verhält, stammt aus der Feder von Benjamin Disraeli. Als die Völker 1914 aufeinander einschlugen, war die Stunde des Deutschen Reiches noch nicht gekommen, weil es noch nicht weltweit als Überwinder Mammons ersehnt wurde. Es war Nahum Goldmann, der inmitten des Schlachtenlärms diese Berufung des deutschen Volksgeistes visionär wie folgt verkündete. Zitat: Wer von uns hat nicht die Empfindung, mehr die tiefinnerste Überzeugung, dass mit diesem Kriege eine geschichtliche Epoche zu Ende geht und eine neue beginnt, dass dieser Krieg, Soll er nicht für immer der Beweis der inneren Sinnlosigkeit alles historischen Geschehens und damit alles menschlichen Daseins bedeuten, das Zeichen einer ungeheuren Zeitenwende darstellt, den Auftakt zu einer neuen großen Zukunft der Kulturmenschheit? Und noch mehr als dies ist uns heute tiefste Überzeugung, dass diese neue Zukunft, die sich nach dem Kriege anbahnen wird, unter dem Zeichen deutschen Geistes stehen wird, dass der Sieg Deutschlands für lange Zeit hinaus die Verlegung des Schwerpunktes und Führertums der künftigen Kultur im Deutschtum bedeuten wird, ohne aber, dass dieses irgendwelche gewaltsame Unterdrückung der anderen Nationalkulturen bedeuten müsste oder dürfte. So wird die kommende Weltkultur in ihrem innersten Wesen deutsche Kultur sein, und damit ist ihre Eigenart, die sie von den bisherigen scheidet, schon bestimmt. Deutsche Kultur bedeutet soziale Kultur, bedeutet die Höherstellung der Gesamtheit über die Einzelnen, bedeutet die Fundierung aller Ethik und Moral, allen Rechts und aller Konvention auf dem Primat des Kollektiven. Wie die Idee des Organismus den tiefsten Gehalt des deutschen Denkens bildet, so stellt der soziale Gedanke das beherrschende Prinzip der deutschen Gesellschaftsordnung, der deutschen Kultur dar. Der Gang der europäischen Kulturentwicklung erhält, von diesem Gesichtspunkt betrachtet, innersten Sinn und tiefe Folgerichtigkeit. Das Mittelalter war die Epoche völliger Unterdrückung des Einzelnen zugunsten der Gesamtheit. Das Individuum existierte als solches gar nicht. Die Genossenschaft war alles. Die Renaissance und die Reformation proklamierten die Entdeckung des Individuums. Es beginnt das individualistische Zeitalter, die völlige Befreiung des Einzelmenschen, die Proklamierung seiner Autonomie. Dies vollbracht zu haben, macht die weltgeschichtliche Bedeutung Englands und Frankreichs aus. Der Individualismus aber in seiner maßlosen Übertreibung führte zur Krise. Es entstand das große soziale Problem unserer Zeit, das in erster Reihe aus dem extrem individualistischen Grundprinzip unserer heutigen Wirtschaftsordnung geboren wurde. Der wirtschaftliche Egoismus des Einzelnen kannte schließlich keine sittliche Schranke mehr. Eine innere Wandlung ward notwendig. Dieser Krieg leitet sie ein. Zitat Ende. Nahum Goldmann, von der weltkulturellen Bedeutung und Aufgabe des Judentums, F. Bruckmann AG, München 1916, Seite 31, fortfolgend. Jürgen Trittin, als Renegat zum Bundesminister aufgestiegen, hatte sich in seinen studentenbewegten Zeiten mit der Frage beschäftigt, ob Goldmann als Nazi einzustufen sei. Das war keineswegs abwegig. Was Goldmann in diesen Verdacht brachte, waren die Gesichte seines dritten Auges, die Fähigkeit, die sich über Jahrtausende hinziehenden heilsgeschichtlichen Zusammenhänge und Entwicklungslinien zu erkennen. Goldmann schrieb 1916, Zitat: Judentum und Deutschtum haben beide prinzipiell dieselbe Lebensauffassung. Ihnen beiden ist das Dasein vor allem und in erster Reihe eine Aufgabe, ein Beruf, eine Mission, ein Sollen, das es nicht so sehr zu beurteilen, zu bejahen oder zu verneinen, als vielmehr zu erfüllen gilt. Das Leben, wie es gegeben ist in seiner nackten Tatsächlichkeit, beherrscht von den eisernen Fesseln der Kausalität, ist nur das Material, aus dem nun der Mensch das wahre, reine, höhere Leben formen soll, nach eigenen Idealen, nach frei gewählten Zwecken, in autonomer sittlicher Freiheit. Diese tiefste Wesensparallelität bedingt noch eine andere. Sie betrifft die Gestaltung des nationalen Gedankens, die Auffassung des nationalen Daseins. Aus der Grundkonzeption des Lebens als Aufgabe folgt mit Notwendigkeit auch die Betrachtung der nationalen Existenz des eigenen Volkes als einer Aufgabe. Die Anschauung, dass eine bestimmte, vom Weltengeist, vom Genius der Geschichte, von der Gottheit oder wie immer man das höchste Wesen nennen will, auferlegte Mission den Grund und den Sinn des nationalen Daseins bildet. Ist das Leben eine Mission, besteht der Sinn und Zweck des Volksdaseins in der Erfüllung dieser Mission, dann ist von den beiden Elementen Individuum, Gesellschaft, die Gesellschaft unzweifelhaft das Höhere. Denn die nationale Mission zu erfüllen, vermag nur die Gesamtnation. Mithin hat sie das sittliche Recht, die Unterordnung des Einzelnen unter ihr Gebot zu fordern, insofern dies zur Erfüllung ihrer Mission notwendig ist. Mit dieser Lösung des großen historischen Problems ist es eigentlich mehr als nur gelöst. Es ist schon viel mehr überhaupt aufgehoben, wie ja jede wahrhaft ideale Lösung eines Problems dieses in seiner Existenz beseitigt. Der Antagonismus von Individuum und Gesellschaft, der die Voraussetzung des Problems bildet, ist hier überwunden. Denn in dieser Lösung wird nicht nur das höhere Recht der Gesamtheit proklamiert, sondern auch die Autonomie des Individuums anerkannt. Nicht zur willkürlich unbedingten Unterordnung unter die Launen der despotischen Gesamtheit ist der Einzelne bestimmt, sondern lediglich zur Mitwirkung an der Erfüllung ihrer sittlichen Aufgaben. Diese Aufgaben sind aber zugleich die seinen. Dient er der Gesellschaft, so dient er damit nur sich. Erfüllt er ihre Gebote, so erfüllt er damit nur die ihm selbst gestellten ethischen Imperative. Indem er sich der Gesamtheit hingibt, vervollkommnet er sich selbst. In seiner scheinbaren Unterordnung erringt er seine höchste Würde. Die Auffassung der Gesellschaft als des im Verhältnis zum Individuum höheren Begriffs ist ein Grundpfeiler des deutschen Denkens. Seine organisch-synthetische Wesenstendenz musste die Gesellschaft als einen Organismus im Gegensatz zu ihrer mechanistischen Auffassung als Summe aller Einzelindividuen begreifen, womit aber schon ihre Überordnung über den Einzelnen ausgesprochen ist. Die höchste, erhabenste Formulierung der deutschen Sittlichkeit, der kategorische Imperativ Kants, ist durchaus kollektivistisch, proklamiert er doch als Norm des sittlichen Tuns jedes Einzelnen die Rücksicht auf die Allgemeinheit. Der Einzelne soll so handeln, als ob er die Gesamtmenschheit in sich repräsentiere, und es war so nur folgerecht, dass Kant den Staat als den berufenen Verwirklicher der sittlichen Idee betrachtet und den großen Gedanken des Rechtsstaates verkündet. Und diese Ideen des Königsberger Weisen werden in der Folge noch außerordentlich gesteigert. Fichte, Schelling, die Romantik, der Sozialismus erheben die Nation, den Staat, zu immer höherer Würde, bis Hegel ihn als das höchste Resultat alles historischen Bestehens proklamiert. Wenn heute die Gegner Deutschlands den Sinn des Krieges als den Kampf gegen den Militarismus bezeichnen, so wissen wir sehr wohl, dass unter diesem Militarismus in erster Reihe eben jene völlig sittliche Unterordnung des Einzelnen unter die Gebote der Gesamtheit zu verstehen ist. Jene unerhörte Kunst der Organisation und Disziplinierung der Nation, in der kein anderes Volk dem Deutschen gleichkommen kann und die das Geheimnis seiner Stärke und seiner Erfolge bildet. Sie, die Juden und die Deutschen, sind die trotzigsten, steifnackigsten, zähesten und widerspruchsvollsten Völker der Geschichte. Völker, denen es nicht gegeben ist, frei, leicht und beschwingt das Dasein schön und harmonisch zu gestalten und mühelos sich ihren Neigungen anvertrauend, die in ihnen ruhenden Kräfte zu entfalten und schöpferisch auswirken zu lassen, die vielmehr des ehernen Zwangs und der straffsten Selbstzügelung bedürfen, um wahrhaft groß zu sein, denen Not und Leid die Voraussetzung ihrer Stärke ist und die leiden müssen, um schaffen zu können. Zitat Ende. In der Tat ist das ein zeitloses nationalsozialistisches Bekenntnis, das in die Zukunft strahlt. Nahum Goldmann wäre Nationalsozialist gewesen, wenn er seine vorstehend wiedergegebenen Gedanken gelebt hätte. Keine Frage. Wir dürfen annehmen, dass Nahum Goldmann mit diesem Bekenntnis zum Deutschtum der Judenheit insgeheim aus dem Herzen gesprochen hat. Dieses Bekenntnis ist in den Jahren 1915-1916, also zu einer Zeit, als in Europa der große Krieg gegen den deutschen Geist tobte, in Form von politischen Flugschriften der Öffentlichkeit, damit auch der Judenheit in Europa und in den USA bekannt geworden. Goldman ist daraufhin nicht als jüdischer Selbsthasser eingestuft worden. Im Gegenteil. Er hat danach auf der Stufenleiter des Erfolges als Repräsentant des jüdischen Volkes die höchsten Sprossen erklommen. Das wäre ihm ohne Unterstützung der in der Judenheit maßgeblichen Kreise nicht möglich gewesen. Ein unterstützendes Zeugnis ist der Entwurf für eine Ansprache an Lord Nathaniel Meyer Rothschild, verfasst 1895 vom Begründer des politischen Zionismus Theodor Herzl, in dem Folgendes niedergelegt ist, Zitat: Ihr Kredit ist enorm, monströs. Ihr Kredit beträgt viele Milliarden. Man kann sie nicht mehr entbehren. Ich weiß nicht, ob sich alle Regierungen darüber klar sind, was ihr Welthaus für eine Weltgefahr ist. Man kann ohne sie keine Kriege führen, und wenn man Frieden schließt, ist man erst recht auf sie angewiesen. So werden wir im Judenstaat ihr beängstigendes Vermögen, das unsere wirtschaftliche und politische Freiheit ersticken würde, nicht dulden. Zitat Ende. Theodor Herzl, Entwurf einer Ansprache an Rothschild vom 13. Juni 1885 in Theodor Herzls Tagebücher, Berlin 1922, erster Band, Seite 144 bis 210. Alles nur Einbildung oder üble Nachrede? Hass. Die jüdische Produktivkraft in der Weltgeschichte. Von den einflussreichsten Juden jener Zeit ist damit bestätigt, wovor der deutsche Philosoph Johann Gottlieb Fichte die Völker Europas gewarnt hatte. Zitat: Fast durch alle Länder von Europa verbreitet sich ein mächtiger, feindselig gesinnter Staat, der mit allen übrigen im beständigen Krieg steht und der in manchem fürchterlich schwer die Bürger drückt. Es ist das Judentum. Menschenrechte müssen sie haben, ob sie gleich dieselben uns nicht zugestehen. Denn sie sind Menschen und ihre Ungerechtigkeit berechtigt uns nicht, ihnen gleich zu werden. Aber ihnen Bürgerrechte zu geben, dazu sehe ich wenigstens kein Mittel als das: in einer Nacht ihnen allen die Köpfe abzuschneiden und andere aufzusetzen, in denen auch nicht eine jüdische Idee steckt. Um uns vor ihnen zu schützen, dazu sehe ich wieder kein anderes Mittel, als ihnen ihr gelobtes Land zu erobern und sie alle dahin zu schicken. Zitat Ende. Fichte, Werke, 6. Band, Berlin 1845, Seite 149. Die Losung von der Auslöschung des Judentums in den Köpfen feiert bei Atzmon ihre Auferstehung. Zitat: Jüdischkeit ist eine ethnozentrische Ideologie, die von Exklusivität, Exzeptionalismus, rassischem Überlegenheitsgefühl und einem tief innewohnenden Hang zur Abspaltung getrieben wird. Damit Israel und die Israelis ein Volk wie jedes andere Volk werden, müssen zunächst alle Spuren ideologischen Überlegenheitsdenkens getilgt werden. Zitat Ende. Der wandernde Wehr, Seite 225. Fichte sieht die Gefährlichkeit der Juden nicht darin, dass sie einen Staat im Staate bilden. Es sei der Umstand, dass dieser Staat auf den Hass gegen alle Völker gegründet sei, der ihn gefährlich mache. Auch Hegel hat an ihnen diesen Wesenszug erkannt. Das Volk der Juden sei, Zitat, in der Verruchtheit des Hasses zur Hölle gefahren, Zitat Ende, schrieb er in seinen Frühschriften. Beunruhigt bis ins Mark ob dieses Befundes zeigten sich Fjodor Dostojewski und Winston Churchill. Der russische Schriftsteller vermerkte in seinem Tagebuch im Jahre 1880, Zitat, der Jude und die Bank beherrschen jetzt alles. Sowohl Europa wie auch die Aufklärung, die ganze Zivilisation und den Sozialismus, besonders den Sozialismus, denn durch ihn wird er das Christentum mit der Wurzel ausrotten und die christliche Kultur zerstören. Und wenn dann nichts als die Barbarei übrig bleibt, dann wird der Jude an der Spitze des Ganzen stehen. Zitat Ende. Ganz ähnlich brach es aus Winston Churchill hervor. Er schrieb 1920, Zitat, »Der Konflikt zwischen Gut und Böse, der unaufhörlich in der Menschenbrust fortlebt, erreicht nirgendwo eine solche Intensität wie bei der jüdischen Rasse. Die Doppelnatur der Menschheit ist nirgendwo stärker und schrecklicher veranschaulicht. Mit der christlichen Offenbarung schulden wir den Juden ein ethisches System, das, auch wenn es vollständig vom Übernatürlichen getrennt wäre, unvergleichbar der kostbarste Besitz der Menschheit sein würde, wert die Früchte aller Weisheit und Lehren zusammengenommen. Aus diesem System und diesem Glauben heraus wurde auf den Ruinen des Römischen Reiches unsere ganze existierende Zivilisation aufgebaut. Und es ist gut möglich, dass diese so erstaunliche Rasse dabei ist, ein anderes System von Moral und Philosophie zu produzieren, so böse, wie das Christentum gut war, dass, wenn es nicht aufgehalten wird, alles das, was das Christentum ermöglicht hat, für immer vernichten wird. Es scheint fast so, als ob das christliche Evangelium und das Evangelium des Antichrist dazu bestimmt waren, ihren Ursprung in demselben Volk zu haben und dass diese mystische und geheimnisvolle Rasse für die höchste Manifestierung sowohl des Göttlichen als auch des Teuflischen ausersehen war. Zitat Ende. Aus Zionismus gegen Bolschewismus, ein Kampf um die Seele des jüdischen Volkes im Sunday Herald, 8. Februar 1920, Seite 5. Über die Hintergründe seines, also Churchills, späteren Paktierens mit der Judenheit gegen das Deutsche Reich wird spekuliert. Im Weltbild der orthodoxen Judenheit verkörpert das deutsche Volk Amalek und Haman in einem. Diese Namen stehen für grausam ausgemorderte Widersacher der Juden. Die Ermordung von 75.000 Nichtjuden durch Juden während der Herrschaft des persischen Großkönigs Artaxerxes wird noch heute mit Trinkgelagen gefeiert als Errettung der Judenheit durch Mordekai. Und mit schlimmsten Verfluchungen der Gehängten wird an die Hinrichtung Hamans und seiner 10 Söhne erinnert, Purimfest. Dass Hass auf alles Deutsche zum Kernbereich der jüdischen Identität gehört, bezeugt in unseren Tagen ein leidenschaftlich hassender Eli Wiesel, zweifacher Nobelpreisträger 1952 für Literatur und 1986 für den Frieden und Großmeister der Propagandalügen gegen das deutsche Volk. Er steht dafür, Zitat, jeder Jude sollte irgendwo in seinem Herzen eine Zone des Hasses bewahren, des gesunden, männlichen Hasses gegen das, was der Deutsche verkörpert und was im Wesen des Deutschen liegt. Zitat Ende. Aus Eli Wiesel, Appointment with Hate, Legends of Our Time, Avant Books, New York, 1968, Seite 177. Eli Wiesel wurde 1928 im rumänischen Siket, Maramures, geboren. Sein Vater war jüdischer Kaufmann. Er wuchs in einem stark von orthodoxen Juden beeinflussten Umfeld auf. Wiesel besuchte die Schule in seinem Heimatort und wurde 1944 unter ungarischer Herrschaft von den deutschen Nationalsozialisten gemeinsam mit seiner Familie in das Konzentrationslager Auschwitz deportiert. Von der SS-Lagerleitung im Januar 1945 vor die Wahl gestellt, sich von der Roten Armee befreien zu lassen oder in einem Fußmarsch mit der Wachmannschaft in ein Konzentrationslager im Reich umzuziehen, entschied er sich für die Flucht vor den Russen und für die SS. Der Fußmarsch endete im Konzentrationslager Buchenwald, aus dem er am 11.04.1945 von amerikanischen Truppen befreit wurde. Vor Eli Wiesel und ohne die Auschwitz-Erfahrung in seiner Biografie äußerte sich fast gleichlautend ein Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland viel gelesener jüdischer Publizist, Czekl Zwi Klötzl. Zitat: Dem Antisemitismus, dem Judenhass, steht auf jüdischer Seite ein großes Hassen alles Nichtjüdischen gegenüber. Wie wir Juden von jedem Nichtjuden wissen, dass er irgendwo in einem Winkel seines Herzens Antisemit ist und sein muss, so ist jeder Jude im tiefsten Grunde seines Herzens ein Hasser alles Nichtjüdischen. Wie im innersten Herzen eines jeden Christen das Wort Jude kein völlig harmloses ist, so ist jedem Juden der Nichtjude der Goi, was beileibe keine Beleidigung ist, aber ein deutliches, nicht misszuverstehendes Trennungszeichen. Nichts ist in mir so lebendig als die Überzeugung dessen, dass, wenn es irgendetwas gibt, was alle Juden der Welt eint, es dieser große, erhabene Hass ist. Ich glaube, man könnte beweisen, dass es im Judentum eine Bewegung gibt, die das getreue Spiegelbild des Antisemitismus ist. Und ich glaube, dieses Bild würde vollkommener werden wie nur je irgendeins. Und das nenne ich das große jüdische Hassen. Man nennt uns eine Gefahr des Deutschtums. Gewiss sind wir das. So sicher wie das Deutschtum eine Gefahr für das Judentum ist. Aber will man von uns verlangen, dass wir Selbstmord begehen? An der Tatsache, dass ein starkes Judentum eine Gefahr für alles Nichtjüdische ist, kann niemand rütteln. Alle Versuche gewisser jüdischer Kreise, das Gegenteil zu beweisen, müssen als ebenso feige wie komisch bezeichnet werden. Und als doppelt so verlogen wie feige und komisch. Ob wir die Macht haben oder nicht, das ist die einzige Frage, die uns interessiert. Und darum müssen wir danach streben, eine Macht zu sein und zu bleiben. Zitat Ende. Czeskel Zvi Klötzl, Das große Hassen, in Janus, Nummer 2, 1912. Hier zitiert nach Theodor Fritsch, Handbuch der Judenfrage, Hammer Verlag Leipzig, 1944, Seite 307. Hass und nicht Feindesliebe bestimmt den Umgang der Juden mit uns Deutschen. Sollten wir da nicht auf der Hut sein? Die Stiftung des heilsgeschichtlich notwendigen Hasses zwischen Judentum und Deutschtum ist an mehreren Stellen des Alten Testaments in mythologischer Einkleidung verlautbart. Am deutlichsten in der Geschichte von Jakob und Esau, hier besonders an der Stelle im 1. Buch Mose, Kapitel 25, Vers 22 folgend und 26. Esau und Jakob, die Zwillingsbrüder, sind Synonyme für zwei Völker, die schon im Mutterleibe aneinander stießen, so dass ihre Mutter Gott die Frage stellte, wozu sie dann wohl überhaupt noch lebe. Sie erhielt von Gott die Antwort, Zitat, »Zwei Völker sind in deinem Schoße, zwei Nationen werden sich aus deinem Leibe lösen. Die eine Nation wird stärker sein als die andere. Die ältere wird der jüngeren dienstbar sein.« Zitat Ende. Das Leben der Mutter, Rebekka, ist das Symbol des Begriffs überhaupt, aus dem alles hervorgeht. Die Zwillinge symbolisieren die Entzweiung des Begriffs in sich, der in den beiden Nationen zur Weltgeschichte als seiner eigenen Entwicklung, das heißt, zu seinem in sich lebendigen Selbstbewusstsein kommt. In der Symbolik des Geburtsvorganges spielt die Ferse Esaus eine besondere Rolle. Esau war der erstgeborene Sohn Isaaks. Er steht hier für die Goyim. Zitat: Danach kam sein Bruder. Dessen Hand hielt die Ferse Esaus fest. Man nannte ihn Jakob. Zitat Ende. Das ist der Name der 12 Stämme Israels. In der Paradiesszene spricht Gott zur Schlange, Zitat: Feindschaft will ich stiften zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst nach seiner Ferse schnappen. Zitat Ende. Erstes Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15. Es wird hier nicht die Frau als Einzelwesen der Schlange entgegengestellt, sondern der Same der einen gegen den Samen der anderen. Same steht hier für die Nachkommenschaft, letztlich für Völker. In der Offenbarung des Johannes, Apokalypse, wird die Schlange als der Teufel identifiziert. Zitat, der den ganzen Erdkreis verführt. Zitat Ende, Offenbarung 12,9. In dieser Symbolik sind Juden nicht Menschen, sondern der Same der Schlange, das heißt des Teufels. Siehe Johannes 8,44. Die nichtjüdischen Völker, die Goyim, sind der Same der Menschen, Adams und Evas, der den Juden den Kopf, das Organ des jüdischen Denkens und damit dieses Denken selbst, zertreten wird. Die gläubigen Juden selbst sehen sich in ihren heiligen Schriften als negatives, zersetzendes Element unter den Völkern. Sie nennen ihren heiligen Berg Berg Sinai. Zitat, das ist ein Berg, auf den der Hass gegen die Völker der Welt herabgestiegen ist. Zitat Ende. Sie nennen ihn auch Berg Horeb, Zitat, weil dort für die Völker der Welt Zerstörung herabgestiegen ist. Zitat Ende. Talmud, 2. Ordnung, Moed, Deutsch Festzeiten, 12. Traktat Sabbat oder Schabbat, Foliant 89a und 89b. Wir würden uns dieser Negativität schämen, weil nach der christlichen Lehre alle Völker die geliebten Geschöpfe Gottes sind, würde uns der Gedanke, dass wir anderen Völkern Zerstörung bringen, peinigen. Die Juden sind da anders. Sie glauben, dass Jahwe, Zitat, zornig und ergrimmt ist über alle Heiden, die er zur Schlachtung dahingeben wird, dass der Gestank von ihren Leichnamen aufsteigen wird und die Berge von ihrem Blute fließen. Zitat Ende. Jesaja 34, 2-3. Gläubige Juden können den Gedanken an das Verderben der Goyim genießen. Sie bekennen sich zu ihrer Rolle als Zerstörer der Völker. Als Gott, der Begriff, durch Moses auf dem Berg Sinai die Realgestalt des Bösen, den Juden als Teufel, formierte, war ihm schon bewusst, dass diese Facette seiner selbst in der Welt am Hass der Völker leiden würde. Um sein Eigentumsvolk und damit sich selbst zu trösten, verwies Jahwe auf den irdischen Reichtum und die weltliche Macht, die den Juden aufgrund ihrer heilsgeschichtlichen Bestimmung zufallen würde. Zitat, denn darum, dass du bist die Verlassene und Gehasste gewesen, da niemand hindurchging, will ich dich zur Pracht ewiglich machen und zur Freude für und für. Saugen wirst du der Völker Milch, saugen wirst du der Könige Brust. Zitat Ende. Jesaja 60, 15-16. Jahwes auserwähltes Volk wird um dieser Erwählung willen von den Völkern gehasst. Welch ungeheuerlicher Gedanke! Gotteslästerung sind die nie endenden Anklagen wegen Antisemitismus. Ist doch der Hass gegen die Judenheit der Weg zum Heil? Die Gefahr wächst und wird nicht kleiner. Ist da jemand, der behaupten könnte, dass sich seitdem das Verhältnis zu den Juden gebessert habe, die von Fichte benannten Gefahren geringer geworden seien? Sie sind größer geworden. Nicht nur, weil die Mittel, die Völker zu zerstören, sich in den Händen der Juden seitdem vervielfacht haben. Weitaus beunruhigender ist der Verfall der geistigen Abwehrkräfte der Goyim gegen den Judaismus. Die geschichtswirksamen Völker Europas sind religionslos geworden. Die religiösen Lehren haben für sie keine Bedeutung mehr. Deshalb sind sie auch nicht mehr in der Lage, die jüdische Kultgenossenschaft als eine durch ihre Religion gefährliche Erscheinung wahr und ernst zu nehmen. Gedankenlos nehmen wir säkularisierte Christen die Juden arglos in unser Menschenbild auf. Wir verfallen so dem Irrtum, dass auch für die Juden deren heilige Schriften mit den darin gegebenen göttlichen Mord- und Bemächtigungsbefehlen in der Gegenwart keine Bedeutung mehr hätten. Der Jude ist uns gleichsam Bruder im Geiste des Atheismus. Beladen mit Schuldgefühlen sind wir blind für das Messer, das er hält, um es uns in den Rücken zu stoßen, wenn wir ihn an unsere Brust drücken. Bei den Juden ist der Verlauf entgegengesetzt. Ihnen ist die Religion das Band, das sie in der Zerstreutheit seit Jahrtausenden zusammenhält, als eine sich wandelnde und dennoch sich gleichbleibende Kultgenossenschaft. Die Religion ist bis auf den heutigen Tag das Zentrum des Judeseins. Auch der säkularisierte Jude bleibt durch seine Prägung im Wirkungsbereich des jüdischen Mindset ein Jude. Er kann sich dem nicht entziehen. Es beeindruckt, wie klar Atzmon diese Klebrigkeit des Jewish Mindset diagnostiziert. Er konstatiert auch in Bezug auf den religionsfeindlichen Zionismus das Wirken der wesentlichen Momente des Judaismus. Zitat: Jüdischkeit ist eine ethnozentrische Ideologie, die von Exklusivität, Exzeptionalismus, rassischem Überlegenheitsgefühl und einem tief innewohnenden Hang zur Abspaltung getrieben wird. Zitat Ende. Der wandernde Wehr, Seite 225. Die Säkularisierung führt bedauerlicherweise auch bei Dissidentenjuden ein Desinteresse an religiösen Fragen herbei, wo es doch darauf ankommt, mit höchstmöglichem Aufwand die in das kollektive Unbewusste herabgesunkenen spezifischen Motive aufzuspüren und bewusst zu machen, die den Jewish Mindset ausmachen. Diese haben ihre Wurzeln im Mosaismus und nirgendwo sonst. Als Verhältnis von Gesetzesbefehl und Gehorsam ist der Mosaismus mehr äußerer Ritus, ein System eingeschliffener Reaktionsmuster und weniger ein Raum innerer Zwiesprache, Andacht. Diese Geistesgestalt ist dadurch widerstandsfähiger gegen Anfechtungen ihrer Identität als ein auf Glauben gestützter guter Wille, wie er aus der allgemein menschlichen Seele aufsteigt. Jahwes Despotie erzeugt die typische jüdische Abgebrühtheit, Chuspa. Hätten sich die jüdischen Gemeinden dem Geist ihrer jeweiligen Wirtsvölker geöffnet, wäre ihr Zusammenhalt längst brüchig geworden. Der von der Kultur der Wirtsvölker ausgehende Erkenntnisdruck ist angesichts der Geistesschwäche des Judaismus gewaltig. Dieser erwehrt sich der Gefahr mit einer zum Fanatismus gesteigerten Buchstabenhörigkeit in den Reihen der orthodoxen Judenheit, deren Einfluss gegenwärtig wieder in ständigem Wachstum begriffen ist. Ein Beispiel: Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel berichtete vom Umbau einer Straße in der israelischen Stadt Tiberias am See Genezareth. Die Bauarbeiten waren angeordnet worden, nachdem man bei Reparaturarbeiten unter der Straßendecke einen ca. 2000 Jahre alten Friedhof entdeckt hatte. Die jüdische Lehre verbietet es den Nachfahren der jüdischen Priesterkaste, den Kohanim, eine Straße zu begehen, die über Gräber führt. Das Problem wurde nach einem Spruch der Rabbiner in der Weise gelöst, dass die Straße angehoben und durch einen Hohlraum von der Oberfläche des Friedhofs getrennt wurde. Die entsprechenden Bauarbeiten wurden von Rabbinern strengstens überwacht. Diesbezüglich heißt es in dem Bericht, Zitat: Waren die Betonklötze korrekt versetzt, die Hohlräume vorschriftsmäßig versiegelt? Mit der Taschenlampe krochen sie, die Koscherwächter, in die Betonelemente, um dort nach Unrat zu suchen. Rabbi Schmiedel duldete keine Zigarettenkippe, keine leere Chipstüte. Nicht wegen der Verschmutzung, sondern weil der kleinste Gegenstand das Prinzip des Hohlraums zerstören würde. Zitat Ende. Der Spiegel, Ausgabe 23, 2004, Seite 134. Wegen der Bauarbeiten blieb die Straße fast 3 Jahre lang gesperrt. 2,7 Millionen Euro kostete die knapp 1 Kilometer lange Straße über den Gräbern. Zitat: Die Tora, das Gesetz, muss als Sefer Tora, Buch des Gesetzes, in seinen 5 Rollen in 54 Abschnitten, Perikopen, zum Anfang eines jeden Sabbats im Laufe des Jahres in seiner Gesamtheit in den Synagogen verlesen werden. Nach orthodoxem Glauben darf kein Titel oder Jota fortgelassen werden. Zitat Ende.